Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling erbitterten Widerstand zu leisten. Zur Zeit jedoch ist alles ruhig. Der Druide Miraculix trifft die letzten Vorbereitungen für seine Reise in den Carnutenwald. Alle Jahre wieder treffen sich die gallischen Druiden in dem Wald, um Rezepte und Erfahrungen auszutauschen, aber auch, um den besten Druiden des Jahres zu wählen. Ich mach mir Sorgen, Miraculix. Der Weg zum Carnutenwald ist weit und gefährlich. Nimm mich lieber mit. Das geht nicht, Asterix. An dem Treffen dürfen nur Druiden teilnehmen. Dann gehe ich mit bis zum Rand des Waldes und dann warte ich dort auf dich. Also gut. Was höre ich da? Kann ich auch mitkommen? Es ist gerade Flaute im Hinkelsteingeschäft. Und ich singe euch ein kleines Abschiedslied. Wenn wir gehen, nein, so gehen wir. Nein, du hast dich singen. Nein, du hast dich singen. Weit entfernt im Osten Galliens sind zwei Legionäre auf Grenzpatrouille. Ziemlich ruhiger Dienst heute. Ich zähle auf drei. Warte, ich glaube, ich habe da eben Gotisch gehört. Du hast Halluzinationen, Pavlinus. Niemals werden die West-, Ost- oder anders gotischen Barbaren es waren, ihre schmutzigen Füße auf römischen Boden zu setzen. Drei, auf geht's! Hey, au, au, au, au, au, au. Ja, wir haben die Fesseln. Los, geht's! Was habe ich gesagt? Wir waren Humanumes. Bravo, Theorik, Symmetrik, Historik und Peripherik. Und jetzt auf zum Carnutenwald. Es lebe Rhetorik, ja, unser Chef! Lebe Rhetorik, unser Chef! Dieweil sich solch ernste Grenzzwischenfälle ereignen, sind unsere Freunde auf dem Weg zum Carnutenwald. Ich habe Hunger. Oh, wer kommt denn da? Ein Wildschwein? Miraculix, alter Freund. Meine Lieben, darf ich euch meinen alten Freund und Kollegen Spürnix aus Belgari vorstellen? Angenehm. Halt! Eine römische Patrouille. Soll ich? Nein, Obelix, für die Dauer der Carnutenkonferenz haben wir Waffenstillstand. Lass uns weiterziehen, Dekurion. Wir sind Druiden und wollen zum Carnutenwald. Ich will euch gerne glauben, aber ihr müsst es beweisen. Nichts leichter als das. Ich brauche einen Freiwilligen. Legionär Fidibus, du bist Freiwilliger. Iss die Kräuter hier, bitte. Doch. Und jetzt sprecht die Sprache der Legionäre. Ihr könnt weitersehen. Ihr seid echte Druiden, aber wir müssen jeden kontrollieren, weil eine Horde Goten über die Grenze gekommen ist und sich in unserem Gebiet aufhalten soll. Gehen wir. Ruhe im Glied und vorwärts! Nun ist es auch nicht mehr weit bis zum Rand des Carnutenwaldes. Ah, da sind wir schon. Gut, warten wir hier, bis die Tagung zu Ende ist. Und viel Glück beim Wettkampf. Danke, bis später. Ist doch ein herrliches Plätzchen. Alles voller Wildschweine. Ganz in der Nähe hocken ein paar uns schon bekannte Goten im Gebüsch. Wir beobachten also den Wettkampf und schnappen uns den Druiden, der gewinnt. Wir nehmen ihn mit über die Grenze und mit Hilfe seiner Zauberkunst bereiten wir die Invasion von Gallien und Rom vor. Auf den größten Sieg der Westgoten, der Ostgoten und aller Goten überhaupt. Es lebe Rhetorik, unser Chef! Psst! Kommt jetzt! Bald wimmelt es im Carnutenwald von Druiden. Man freut sich, man umarmt sich. Überall auf den Eichen sitzen Druiden und schneiden mit ihren goldenen Sicheln eifrig Miste. Hey, das war mein Finger! Von solchen kleinen Unstimmigkeiten abgesehen, ist man recht ungezwungen. Schließlich ist das Festbankett beendet. Druiden! Der Augenblick ist gekommen. Unser Wettkampf beginnt, bei dem wir neue Techniken beurteilen und den besten Druiden des Jahres erwählen wollen. Und während die Druiden ihre Zaubertränke anrühren, sind äußerst interessierte Blicke auf sie gerichtet. Ich vermute, jetzt wird's spannend. Erster Kandidat! der Druide Barometrix. Ich werfe ein Pülverchen in die Luft und... Schon richtig. Sehr originell. Jetzt der Druide Praktifix. Bitte. Ich habe einen Weg gefunden, aus jedem Trank ein Pulver zu machen. In kleine Säckchen verpackt, nimmt es weniger Platz weg als ein Topf. Aber um den Trank zuzubereiten, braucht man immerhin noch einen Topf. Auch daran habe ich gedacht. Ich habe auch einen Weg gefunden, die Töpfe zu pulverisieren. Also, sehr gut. Und jetzt, der Druide, spür nix. Ich habe einen Trank zubereitet, der mich gegen Schmerzen unempfindlich macht. Ich zeige es euch. Hier. Ah. Und jetzt kann ich mit bloßen Händen die Pommes frites aus dem siedenden Fett nehmen. Fabelhaft. Sehr praktisch. Und nun unser Kandidat. Der Druide Miraculix. Mein Zaubertrank verleiht übermenschliche Kräfte. Ich brauche einen alten, schwachen Druiden. Der kann nicht dienen. Ja, trink einen Schluck. Dann kannst du Bäume ausreißen. Mit welchem soll ich anfangen? Den hier? Hey, Vorsicht. Sag mal, spinnst du? Wir schneiden hier doch nie. Warte, Erstklasse, ganz großartig. Überwältigend. Miraculix, ich habe schon viel von deinem Zaubertrank gehört. Aber was ich eben gesehen habe, übertrifft alles. Damit ist die Entscheidung gefallen. Ich erkläre Miraculix zum besten Druiden des Jahres und überreiche ihm den goldenen Hinkelstein. Ich bin tief gerührt, das hätte ich nie gedacht. Bravo! Die Tagung ist zu Ende, Miraculix. Wenn du willst, gehen wir gemeinsam. Mit Vergnügen, spür nix. Ich hole nur meine Sachen. Ich bin der Beste, ich bin der Beste. Der da hat gewonnen. Den brauchen wir. Seid ihr fertig? Fertig. Wir haben ihn. Jetzt aber nicht viel wissen. Am Rande des Kanutenwaldes warten Asterix und Obelix vergebens auf ihren Druiden. Wo bleibt er denn nur? Fast alle Druiden sind schon weg. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Na, wir gehen ihn suchen. Da kommt Spürnix. Asterix, Obelix, ich mache mir große Sorgen. Miraculix ist verschwunden. Er ging in die Richtung und kam nicht zurück. Dabei wollte er nur seine Sachen holen. Mal nachsehen. Oh, was ist das? Ein westgotischer Helm. Oh, wie schrecklich. Wir werden unseren Freund nie mehr wiedersehen. Und ob wir ihn wiedersehen, wir werden ihn aus den Klauen der Barbaren befreien. Ich dachte, es wären Westgoten. Bravo, ich komme mit. Danke, Spürnix. Aber Obelix und ich schaffen das schon alleine. Wer hat übrigens den Wettkampf gewonnen? Miraculix! Dachte ich mir. Und wo steht der Topf, in dem unser Druide den Zaubertrank gebraut hat? Dort drüben. Sehr schön. Viel Glück, Freunde. Und wo gehen wir jetzt hin? Zur Grenze. Zu den Westgoten. Nach Osten. Die Westgoten leben im Osten? Nein. Die Westgoten leben im Westen, Ostgoten im Osten. Die Westgoten sind aber von uns aus gesehen im Osten. Weil die. Verstanden? Nein. Halt! Sieh da! Die Römer! Lass uns vorbei, Römer, wir haben's eilig. Wir suchen eine Bande Goten, die sich hier herumtreiben soll. Die suchen wir auch. Und zwar Westgoten, die aus dem Osten sind. Da, der Kleine hat einen westgotischen Helm in der Hand. Ihr seid die gotische Bande. Wer? Wir? Aber Dekurion, das soll eine Bande sein, sind doch nur zwei. Na, Asterix, Ja, Obelix. Prima. Das ist noch ein Zaubertrank. Na los, wollen wir tot auf was werden? Das wäre das, Obelix. Aber jetzt wird die Sache kompliziert. Wir haben nicht nur Zeit verloren, jetzt sind uns auch noch die Römer auf den Fersen. Also, da komm. Du hattest recht, Decurion. Das war eine Bande. Wenig später in einem nahen römischen Lager. Im Zelt von General Strategus. Ave, General. Die Patrouille ist zurück. Ihr Chef soll reinkommen. Ave, General. Wir haben die Barbarenbande gefunden, aber wir wurden geschlagen. Beschreibt die Bande. Ein dicker und ein kleiner. Ich mal euch ein Bild von ihm. Sehr gut. Und dann lass es vervielfältigen und zu jedem Stützpunkt bringen. Wir müssen diese beiden Gurken schnappen. Und während Boten den Steckbrief verteilen, wandern unsere Freunde noch immer suchend durch den Wald. Da kommt jemand. Ein römischer Legionär. Mal sehen, warum er es so eilig hat. Gut. Kuckuck. Hä? Aha, was hat er denn da in der Hand? Oh, ein Bild von uns. Das ist hübsch. Aber was da drunter steht, ist weniger hübsch. Da steht, diese beiden Individuen sind Goten und lebend oder tot zu fangen. Hohe Belohnung. Also sag mal, diese Idioten verfolgen uns statt die Barbaren. Die spinnen, die Römer. Ich habe eine Idee. Wir verkleiden uns als Römer. Das ist genial, Asterix. Augen auf, Obelix, Augen auf. Wir brauchen zwei von unserer Größe. Klar. Einen ganz kleinen und einen mittleren. Guck mal, die zwei da, die kommen uns doch wie gerufen. Also, fertig? Fertig. Mein Teutertest. Mein Belenus. Kurz darauf sind die beiden römischen Legionäre gefesselt und geknebelt und die Kleider getauscht. Und vergiss nicht, Obelix, wenn wir Römer treffen, bist du der Legionär Obelus und ich bin Asterus. Und sag immer schön, du musst immer sagen, beim Jupiter, nicht? Und Ave. Ist das komisch. Achtung, da sind Legionäre. Ave, Kameraden. Habt ihr nichts gesehen von den zwei Gurken? Ave und beim Jupiter. Verzeiht, aber mein Freund Obelus ist heute sehr fröhlich. Der Glückliche, dem macht's auch noch Spaß, nach den schrecklichen Goten zu suchen. Komm, Obelus, wir gehen. Ave. Hast du die Bärte und die Haare der beiden gesehen? Ja, ganz unwurzelsmäßig. Die erwischt es schon noch. Oh, was ist das denn? Du, ein dicker und ein kleiner. Das sind die Goten. Ah, ja, ich kapiere. Ein Legionär hat die beiden Goten gefangen und holt jetzt Verstärkung, um die beiden ins Lager zu schleppen und die Belohnung zu kassieren. Weißt du was? Wir nehmen sie mit. Fix und fertig verpackt. Und kassieren die Belohnung. Nicht sehr anständig, aber genial. Und die beiden genialen Legionäre schleppen ihre Gefangenen, wie sie sind, ins Zeltlager. Ave, General. Zwei Legionäre wollen dich sprechen. Sie haben Gefangene gemacht. Goten. Herein mit ihnen. Beim Merkur. Herein. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Ave. Ave. Ave. Ave, meine Guten. Nun, es scheint, ihr habt die Goten geschnappt. Ja, ja, da sind sie. Legionäre! Als Belohnung für diese großartige Leistung bekommt ihr Freikarten für den Zirkus. Mal hören, was die beiden zu sagen haben. Nehmt ihnen die Knebel ab. Beim Jupiter hat der Blödsinn endlich ein Ende. Merkwürdig. Ich kann plötzlich die gotische Sprache verstehen. Aber wer seid ihr? Julius Bacillus und Marcus Confus, Legionäre der dritten Kohorte. Wer? Legionäre? Wie? Legionäre? Was? Legionäre? Allmählich glaube ich, dass man uns einen Streich gespielt hat. Zwei Goten, die in der Überzahl waren, haben uns überfallen und unsere Kleider mitgenommen. Verbreitet sofort, dass sich die Goten als Römer verkleidet haben. Und was ist mit den Zirkuskarten? Aber ja, ihr bekommt die besten Plätze. In der Arena bei den Löwen! Und als die Römer erfuhren, dass sich die Goten als Römer verkleidet hatten, ging das Tohuwabohu erst richtig los. Vorwärts, Gote! Mach ihr nicht vor! Die Römer, die Römer! Denn nun fingen sich die Römer gegenseitig. Asterix und Obelix, die inzwischen wieder ihre gallische Kleidung trugen, kam das Durcheinander sehr gelegen. Aber auch die Goten erreichten unbehelligt die germanische Grenze. Achtung, da ist der Grenzübergang. Ich kümmere mich um den Wächter. Hey! Ja? Sieg, Freunde! Uns erwartet ein königlicher Empfang. Halt! Halt! Habt ihr etwas mitgebracht? Selbstverständlich haben wir etwas mitgebracht. Einen Druiden. Nun, das ist dann wohl ausländische Ware. Da muss ich erst den Chef fragen. In der Zwischenzeit wird Gardus, der Grenzwächter, unsanft aus seinem Schlummer geweckt. Nun, Legionär, ein Schläfchen im Dienst? Ich wurde hinterrücks überfallen von Goten, die in das Land der Goten eindringen wollten. Wie bitte? Goten, die in Gallien eindringen, gut. Gallier, die in das Land der Goten eindringen, auch gut. Aber Goten, die in das Land der Goten eindringen, Blödsinn! Minuten später schleichen sich zwei uns wohlbekannte Gallier an. Nur keine Hemmungen. Wir müssen über die Grenze und nach Germanien rein. Hoffentlich gibt's da auch Wildschweine. Kümmer dich um den Grenzposten. Klar. Kuckuck. Hä? So, das wär's. Also immer diese ärgerlichen Grenzformalitäten. Als Gardus zu sich kommt, springt er auf und stürmt zum Zelt seines Vorgesetzten. Chef, jetzt war es eine richtige Invasion. Eine Invasion? Wo denn? Wo? Diesmal sind zwei Gallier zu den Goten gegangen. Aber nein, eine Invasion ist, wenn man über die Grenze in unser Land kommt und nicht umgekehrt. Oh, so ist das. Ich glaube, ich verstehe. Den Goten ist es in der Zwischenzeit gelungen, ihre Zollprobleme zu lösen. Cholerik, großer Chef. Wir bringen dir den besten Druiden. Mit seiner Hilfe können wir Gallien und das ganze Römische Reich erobern. Bravo! Sperrt ihn in den Käfig! Wir vernehmen ihn später. Auch Asterix und Obelix streifen nun durch das Land der Goten. Achtung, Achtung, Achtung! Da kommt jemand. Goten! Wer seid ihr? Ich kann zwar kein Gotisch, aber ich nehme an, der will wissen, wer wir sind. Ave und beim Jupiter. Ich bin Legionär Obelus. Und das ist mein Freund, der Legionär Asterus. Hey, wenn ich nicht irre, sind das Römer, die unser Land überfallen wollen. Ergreift sie! Schade, schon vorbei. Komm mit ins Gebüsch, Obelix. Ich muss dir was erklären. Was denn? Obelix. Na, Obelix, also das ist so, weißt du, wir brauchen uns jetzt nicht mehr als Römer auszugeben. Aber wir sollten uns als Goten verkleiden. Achtung, da kommt schon einer, der deine Kragen weit hat. Wenn du meinst. So, jetzt brauchen wir noch einen in meiner Größe. Nach einer Stunde endlich kommt passende Bekleidung für Asterix vorbei. Vergiss nicht, Obelix. Wir können kein Gotisch, also unter keinen Umständen mit Goten reden. Aber verhauen darf ich sie. Ach, du hast Sorgen. Überleg dir lieber mal, wie wir Miraculix finden können. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Oh. Jetzt komm schon. Während Asterix und Obelix noch keine Spur von Miraculix haben, wird der Druide von den Goten verhört. Holperik, der Übersetzer ist da. Reinkommen. Holperik! Ja, Cholerik? Wenn dieser Druide auf meine Vorschläge nicht eingeht, werde ich sehr ärgerlich. Da wird er umgebracht. Und du mit, verstanden? Ja. Frag ihn, ob er bereit ist, seine Zauberkraft in unseren Dienst zu stellen. Bist du bereit, deine Zauberkraft in unseren Dienst zu stellen? Niemals. Er sagte, vielleicht. Er soll mit Ja oder Nein antworten. Ja oder Nein? Nein. Nun, er sagt Ja. Ausgezeichnet. Und wann will er uns seine Zauberkunst zeigen? In einer Woche. Bei Vollmond. Ja. Asterix und Obelix irren noch immer durch die gotischen Wälder, als ihnen ein Zufall zur Hilfe kommt. Links, zwei, drei, vier, links. Vorsicht, Soldaten. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier. Los, Obelix, wir marschieren einfach hinterher. So finden wir Miraculix am ehesten. Gute Idee. Mit diesem Trick erreichen die Freunde tatsächlich die Stadt. Komm, Obelix, wir verkrümeln uns. Hey, ihr da, ihr wird nicht aus der Reihe getanzt. Im Gleichschritt, marsch! Ihr sollt mich noch kennenlernen. Links, so, drei, vier, links. Was meint er? Also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier bleiben. Wir verschwinden heute Nacht. Bis dahin dürfen wir nicht auffallen. Wenn die merken, dass wir Gallier sind, wenn die das merken, dann geht es uns schlecht. Asterix und Obelix sind jedoch nicht die einzigen, die an Flucht denken. Kaum ist die Dunkelheit hereingebrochen, zieht Holperik die Tür seines Hauses leise hinter sich zu. Ich gehe nach Gallien. Mit meinen Sprachkenntnissen kann ich mich dort niederlassen. Halt! Die Patrouille. Aber das ist doch Holperik, der Übersetzer. Was machst du hier zu dieser Stunde? Sehr verdächtig. Wir werden das morgen klären. Mitkommen. Nicht doch. Ihr macht einen großen Fehler. Ich habe Beziehungen. Aber die nützen Holperik vorläufig nichts. Zur gleichen Zeit klettern gerade zwei Gallier über die Kasernenmauer. Verstanden? Keine Schlägereien und keine Unterhaltungen mit den Goten, Obelix. Gut. Was ist denn hier los? Sieh da, meine beiden ganz speziellen Freunde. Ins Gefängnis mit euch. Und so kommt es, dass Asterix, Obelix und Holperik in derselben Zelle landen. Also langsam reicht's mir. Los, wir gehen, Obelix. Und der da? Der da, den knebeln wir und nehmen ihn mit. Vielleicht kann er uns helfen. Holperik macht sich auch so seine Gedanken. Gallische Spione. Ich muss sie fangen. Das könnte mir aus der Klemme helfen. Glück muss der Mensch haben. Geh schon, Obelix. Ich knebel nur unseren Mitgefangenen. Okay. Diesmal entkommen die Freunde ungehindert in die Wälder. So, hier sind wir sicher. Jetzt fragen wir mal ein bisschen den Goten aus. Nimm ihm den Knebel ab. Mir ist kalt. Weißt du, wo der gallische Druide ist? Red du nur. Ach, daran habe ich nicht gedacht. Natürlich, der kann natürlich kein Gallisch. Also. Gesundheit. Danke sehr. Wie bitte? Du sprichst ja doch Gallisch. Nein, nein, nein. Das ist ein Irrtum. Ich spreche kein Wort Gallisch. Ich bin überhaupt nicht sprachbegabt. Nein. Sag uns, wo unser Druide Miraculix ist. Ich sag überhaupt nichts mehr. Obelix, los, fang. Schon gut, schon gut. Cholerik, unser Chef, hält den Druiden gefangen. Er hat bis zum Vollmond Zeit, seine Zauberkunst zu zeigen. Dann wird er umgebracht. Ich sag euch, wo er ist. Aber bitte lasst mich frei, sonst werde ich auch umgebracht. Wie der auf einmal reden kann. So, und jetzt komm, wir gehen in die Stadt zurück. Komm. Ihr sollt mich loslassen. Wir lassen dich erst los, wenn wir unseren Druiden wieder haben und vorher nicht. In der Stadt scheinen sämtliche Soldaten auf den Beinen zu sein. Überall Patrouillen. Sie haben unsere Flucht schon entdeckt. Hier. Ich hab zwei gallische Spione. Schnell, Obelix, kommt dort in die Straße. Sie sind da drüben. Was steht denn da auf dem Schild? Das ist jetzt nicht der richtige Augenblick, um fremde Schriften zu entziffern. Oh, eine Sackgasse. Wir sitzen fest. Schlimm für die Goten. Aha, ja, jetzt weiß ich auch, was auf dem Schild gestanden hat. Ja, sie sitzen wie die Ratten. Ja, los, Jungs, packen wir sie. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Da rührt sich noch so ein Winzling. Halt, Obelix. Lass ihn. Er soll uns zu seinem Chef führen. Gut. Wir ergeben uns. Währenddessen weicht Cholerik keine Sekunde von dem Käfig, in dem Miraculix gefangen gehalten wird. Ich kann's kaum erwarten, deine Zauberkunst zu sehen. Es ist ein Jammer, dass du mich nicht verstecken kannst. Es. Ich hab die gallischen Spione verhaftet und dabei mein Leben riskiert. Die beiden werden hingerichtet. Holperik, frag den Druiden, ob er noch immer bereit ist, uns seine Zauberkunst zu zeigen. Meine lieben Freunde, wie unvorsichtig sich in die Höhle des Löwen zu wagen. Schlimm für den Löwen. Bitte, zeig uns doch deine Zauberkunst, Druide. Ich gebe dir auch viel, viel Gold. So siehst du aus. Er ist immer noch bereit. Sehr gut. Chef der Goten, dieser Übersetzer lügt. Ich habe mich nie bereit erklärt, dir meine Zauberkunst zu zeigen. Er spricht Gotisch. Holperik, du wirst morgen mit den anderen zusammen hingerichtet. Und zwar mit allen Raffinessen. Werft sie in den Kerker, alle! Und dort landen die vier auch auf kürzestem Weg. Das ist so gemein. Euretwegen werden sie mich vierteilen, in Stücke hacken und aufspießen. Und dabei bin ich doch so empfindlich. Wir reden miteinander, wenn der Übersetzer schläft. Er schläft. Wir können reden. Ja, wir müssen hier so schnell wie möglich verschwinden. Ja, aber bevor wir ihr Land verlassen, müssen wir die Goten einschüchtern, und zwar für möglichst lange Zeit. Ich habe da so eine Idee. Vor der Zelle wundern sich die Wachen. Komisch, was haben die Gefangenen nur zu lachen? Ja, das wird ihnen schon noch vergehen. Euren Chef, Cholerik, ob wir zum letzten Mal ein gallisches Süppchen kochen dürfen? Hier ist die Liste mit den Zutaten. Wenig später ist die Tür wieder vernagelt und die Wache bringt alles Nötige. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Danke sehr. eine Prise Salz noch bitte? Auch dieser Bitte wird entsprochen. Na, warte, diesmal nagel ich die Bretter aber fester. Ich vergaß mich herzlich zu bedanken. Lass jetzt endlich die Tür in Ruhe! Nach diesem kleinen Spaß braut Miraculix den berühmten Zaubertrank. So, fertig. Asterix, du nimmst am besten auch einen Schluck. Es wird wohl besser sein. Und ich? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du ihn nicht mehr brauchst, seit du als Kind mal in einen Topf voll Zaubertrank gefallen bist? Das ist ungerecht. Richtig ungerecht. Und jetzt du, Holperik. Ja. Ich spüre aber gar keine Wirkung. Meinst du? Miss doch mal deine Kräfte an der Tür. Juhu! Ich bin stark! Ich bin mächtig! Ich werde Cholerik zerschmettern! Ich werde sie alle unterwerfen! Wart damit noch bis zu unserer Hinrichtung. Dann wird die Überraschung noch viel größer. Ja, ja, eine gute Idee. Aber dann bin ich der größte Chef der Goten. Der größte der Welt! Bravo, Miraculix, bravo. Dein Plan scheint zu klappen. Am nächsten Vormittag werden unsere Freunde in die Arena geführt. Ich verlange, dass ich als Erster dran komme, wenn es dir Spaß macht. Vier Teilen! Holperik wird also mit Armen und Beinen an vier Pferde gekettet, die ihn in alle vier Himmelsrichtungen auseinanderreißen sollen. Doch die armen Hottehüs haben ihre liebe Not. Voran! Voran! Das sind aber lahme Gäule. Habt ihr nichts Besseres? Schiebung! Schiebung! Was ist denn das? Tut mir leid, aber es geht nicht. Bindet den Gefangenen los und holt stärkere Pferde. Jawohl. Keine Angst, es dauert nicht lange. Verzeih das kleine Missgeschick. Ich denke nicht dran. Und jetzt zu dir, Cholerik. Alle mal her. Ich habe Zauberkräfte vom gallischen Druiden bekommen. Ich bin euer neuer Chef. Holperik, der Erste. Fuß rechts. Bravo! Der Chef bin immer noch ich. Werf diesen Kerl in den Kerker. Sein Leben ist keinen Pfifferling mehr wert. Holperik macht sich sofort in Cholerics ehemaligem Palast breit. Verzeih die Unterbrechung, Holperik, aber wir wollten dich um einen Gefallen bitten. Was du willst, mein lieber Asterix. Ich überlege mir gerade, auf welche Weise ich Cholerik morgen hinrichten lasse. Ja, wir wollen Cholerik im Gefängnis besuchen, um ihn ein bisschen zu ärgern. Gute Idee. Geht und amüsiert euch. Danke, danke, danke, Holperik. Sobald ich diese Gallier nicht mehr brauche, müssen Sie dran glauben. So wahr ich Holperik der Erste bin. Asterix, Obelix und Miraculix steigen in den Kerker hinab. Cholerik, willst du dich an Holperik rächen und wieder an die Macht kommen? Wie? Bitte? Trink einen Schluck von diesem Zaubertrank und du wirst so stark sein wie Holperik. Das Weitere kannst du dann schon selbst erledigen. Er ist entfesselt. Das schon wieder an! Man müsste diese Tür durch einen Vorhang ersetzen! Alarm! Der Gefangene bricht aus! Na und? Er ist entfesselt! Das ist gut. Das habe ich es jetzt verstanden. Wo ist der Thronräuber? Wo ist er? Natürlich fällt es Kolerik nicht schwer, Holperik zu finden. Ein harter Kampf entbrennt, aber nach 2 Stunden und 37 Minuten ist immer noch nichts entschieden. Da gewinnt keiner. Durch den Zaubertrank sind beide gleich stark. Das macht's erst richtig spannend. Er ist entfesselt. Ich werde mit einer ganzen Armee gegen dich kämpfen. Ich auch. Die zwei sind beschäftigt, aber das genügt nicht. Wir müssen noch mehr Verwirrung stiften. Er ist entfesselt. Na, ist ja gut, Obelix, ist ja gut. Unsere Freunde machen sich also auf, um das Chaos im Land der Goten zu schüren. Der Alte da wäre doch ein lohnendes Objekt. Du hast recht, Asterix. Wer bist du, guter Mann? Elektrik. Bist du mit deinem Leben zufrieden, Elektrik? Wie soll ich zufrieden sein? Ich bin arm und schwach. Willst du stark werden? Willst du Chef werden? Gern. Ja, dann trink dies. Oh, ich fühle mich stark. Ja, ich werde die Regierung stürzen. Ich werde eine Armee aufstellen. Ja, ich werde General. General Elektrik. Da geht er hin und kehrt nicht wieder. Das ist wirklich gut. Er ist entfesselt. Und die drei Gallier setzen ihre Störaktionen fort. Trink das, es macht dich stark. Wirklich? Trink! Trink! Trink! Aber was passiert, wenn die Wirkung des Zaubertranks bei den Toten nachlässt? Nichts. Dann sind alle Gegner wieder unterschiedlich stark. Sie werden sich noch jahrhundertelang bekämpfen. Und so kommen sie nicht auf die Idee, ihre Nachbarn anzugreifen. Na schön. Nachdem wir so den Frieden erhalten haben, können wir ja getrost nach Gallien zurückkehren. Oh ja. Ich habe großen Appetit auf mein gewohntes Wildschwein. Bald kommen die drei zur Grenze. Dort vorn beginnt Gallien. Ja, ich rieche schon Wildschwein. Halt, keine Bewegung. Es macht mir ein großes Vergnügen, wieder nach Hause zu kommen. Und deshalb habe ich es eilig, unser Dorf wiederzusehen. Das war... Chef, ihm war eine Invasion. Toten? Nein, Gallier. Oh nein. Und endlich, nachdem unsere Freunde Gallien der Länge nach durchquert haben, erreichen sie ihr Dorf. Nanu, wo sind sie denn alle? Wie ausgestorben. Hallo! Was ist denn hier los? Obelix! Herkules! Sie sind von den Goten zurück! Ja, sie leben noch. Welche Freude! Nach dem, was uns der Druide Spürnix erzählt hat, glaubten wir euch verloren. Wir haben um euch getrauert. Wir sind gerührt, Majestix. Lasst uns unsere Helden feiern. Ich werde sofort eine Ode komponieren. Wetten das nicht? La, la, la, la. Ah. Und bis spät in die Nacht wird gefeiert, gelacht, getrunken, Wildschwein gegessen. Und das ganze Abenteuer in allen Einzelheiten erzählt. Und dann? Dann hat Asterix gesagt, er ist entfesselt. Nein. Gebt ihm schnell noch ein Wildschwein. Sonst erzählt das gleich zum achten Mal.